Super, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Hasenheide, Höhe, Elektronik, Konrad an Radioapparat. Von meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein gelber Klebezettel mit der handschriftlichen Aufschrift DT 19:30 Uhr, das Reich der Tiere, Premiere, dann ein durchgezogener Strich. Darunter steht Maxim Gorki 19:30 Uhr, Kabale und Liebe, wieder ein durchgezogener Strich. Dort steht Schaubühne 20:30 Uhr, Gespenster. Ansonsten, außer einem angeschlossenen Herkules Damenfahrrad und einem Aufkleber mit der Aufschrift Cassiopeia, das Graffiti-Video 15.09.07, Samstag, wie einem Aufkleber Das Blut G im Handel ab 13.07. Der Rest ist unleserlich, sowie einem Aufkleber mit der Aufschrift LD Crew, Lutsch dran, Dirty Talk mit dem Untergrund Hit Schweig Bitch und Features von Frauenarzt, Automatik, Taktlos, Rimmen Simon, Smokey, www.beatis.de. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.